Zum 75. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il veröffentlichten die deutsche Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die nigerianisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft jeweils eine Erklärung. In den Erklärungen betonten sie, die fortschrittlichen Menschen lobpreisen die unsterblichen Verdienste von Kim Jong-il um die koreanische Revolution und die Realisierung der Souveränität in der ganzen Welt. Seine lebenslänglichen Verdienste würden ewig als das wertvollste Erbe bleiben, das die Realisierung der Unabhängigkeit der Menschheit garantiere.